Kapitel 3 – Was Erwachsenen Angst macht. Schlimmer als böse Geister. Wenn Erwachsene Sorgen oder Angst haben und von ihren Kindern darauf angesprochen werden, antworten sie oft: »Ach, das verstehst du erst, wenn du groß bist.« Hand aufs Herz. Wie oft hast du selbst diesen Satz schon gehört? Es scheint da ein paar beunruhigende Sachen zu geben, die für Kinder einfach unbegreiflich sind. Merkwürdig, oder? Schließlich sehen Kinder genau die gleiche Welt vor sich wie Erwachsene. Und sie berühren die gleichen Dinge. Was ist es also, dass Kinder weder sehen noch anfassen können und das den Erwachsenen so viel Angst macht? Es ist etwas, das es zu Zeiten der Jäger und Sammler noch nicht gab. Wenn eine Sammlerin sich vor etwas ängstigte und ihr Kind sie fragte: »Mama, was ist los?«, dann antwortete die Mutter nicht: »Das verstehst du erst, wenn du groß bist.« Denn die meisten Dinge, die Jäger und Sammler beunruhigten, konnten sie ihren Kindern sehr gut erklären. »Ich mache mir Sorgen, weil deine Schwester krank ist. Ich mache mir Sorgen, weil ein Unwetter aufzieht. Ich mache mir Sorgen, weil wir einen Löwen in der Nähe gesehen haben.« Die Landwirtschaft hat das Leben komplizierter gemacht. Als die Menschen begannen, in Dörfern und Städten zusammenzuleben, waren sie dort zwar vor Unwettern und Löwen sicher, aber dafür hatten sie neue, komplizierte Ängste. Einer der gefürchtetsten Angstmacher war etwas, das sich Steuern nennt. Kinder haben Angst vor Gespenstern oder Monstern. Erwachsene haben Angst vor Steuern. Wenn du deinen Eltern einen Streich spielen willst und sie mitten in der Nacht als Gespenst verkleidet mit einem lauten »Buh« aufwächst, werden sie wahrscheinlich losprusten. Wenn du jedoch sagst: »Mama, als du weg warst, hat so ein Typ angerufen und wollte dich sprechen. Er hat was von Finanzamt oder so gesagt«, dann könnte es sein, dass deine Mutter eine Panikattacke bekommt. Also Vorsicht. Aber was genau sind denn nun diese Steuern? Warum sind sie so furchteinflößend? Und wieso entwickelten Erwachsene plötzlich Ängste, die sie vorher nicht hatten? Es hat etwas mit dem Leben in Städten und Königreichen zu tun, mit viel mehr Menschen auf engem Raum, wodurch das Leben komplizierter wurde. Und es stimmt natürlich nicht, dass du diese geheimnisvollen Erwachsenensorgen erst verstehen kannst, wenn du groß bist. Du kannst sie jetzt schon verstehen. Du musst dafür nur ein bisschen was wissen, nämlich wie die Landwirtschaft die ersten Städte und Königreiche ermöglichte.